I'm just trying to get you out of my mind. I work for 15 hours straight. Done all I could do. Still got the blues so bad. You're trying to tell me you came all the way from up north just to save your will. Should I believe you, baby? Hell, I just can't tell. You were claiming it all for yourself. Didn't seem to bother you at all, that you had nothing left to sell. You never ever told me no lies. I told you a few. And when we drifted apart, I had nothing left to do. Hope I whenever you're here, you always make it so clear that for some time to come you'll stay here so near. Schizo heißt der Mann, der da gesungen und Gitarre gespielt hat. Hank Schizo und O'Sunier, das war der Song von der CD Low Budget, also Low Budget. Sie ist halt eben mit wenig Geld produziert worden, das merkt man der CD nicht an. Ganz im Gegenteil. Hank Schizo ist auf Oahu, also auf Hawaii, geboren worden. Heuerte mit 19 auf einem Forschungsschiff an und machte dies und machte das, spielte nie in den Bands von Bob Dylan oder Lightnin' Hopkins, spielte nie in den Bands, nie bei Grateful Dead oder auch nie bei Bill Monroe. Und auf der Rückseite der CD steht, seine Musik sei einzuordnen unter Rock, Folk, Blues, Pop, Bluegrass und Country, und das trifft es dann auch. Hank Schizo und O'Sunier. Seit Beginn der 90er lebt er in der Schweiz, in Zürich, in der Nähe von Zürich, weil dort die Schokolade gut und das Leben teuer ist. In Hamburg gibt es das, was landläufig, denn es heißt nicht mehr so, man nannte es mal so, was landläufig Irrenanstalt hieß. die Alsterdorfer Anstalten, die mittlerweile Stiftung Alsterdorf heißen. Und in diesen Alsterdorfer Anstalten oder in dieser Stiftung Alsterdorf gibt es diverse Stationen. Eine Station heißt Station 17. Auf dieser Station 17 leben Menschen, die manisch depressiv sind, die am Down-Syndrom leiden, die also das sind, was wir als Behinderte bezeichnen. Einige, die dort leben, auf dieser Station 17, machen Musik. Und seit ein paar Jahren gibt es ein Projekt, das heißt Station 17. Da machen die, die behindert sind, mit denen, die sie pflegen, die sich um sie kümmern und die für sie da sind, zusammen Musik. Da erschien 1993 schon eine CD, die heißt Genauso. Ja, genauso. Station 17 und hübsch. Das ist Thank you. living I was born. You may hear me holler. You may even see me cry. Yeah, but I'll be darker. Yes, I'm gonna see me die for love. Cause life is fun. Life is fine, und wenn jemand so Gitarre spielt, weiß man nicht so recht, ob man ihm das glauben soll. Rainer heißt der Interpret, also der Gitarrist und der Sänger. Rainer mit Vornamen und Ptacek mit Nachnamen. Ich weiß nicht, ob er aus Deutschland kommt oder aus der Schweiz oder aus Österreich, sicherlich aus dem deutschsprachigen Raum. Leben tut er in Tucson, Arizona. Und auch das ein Lied von dem Sampler Silos and Utility Sheds. Noch einmal zu Hank Schizo, zu diesem Gitarristen aus Hawaii, der sich in der Schweiz niedergelassen hat. Und zu einem Song, der ein Traditional ist und der so alt ist wie die populäre Musik selbst. Oder sagen wir, so alt ist wie der Blues. Ein Lied, das von den Einwanderern mit in die USA gebracht worden ist und irgendwann dann mal, als es Tondokumente gab oder Tonaufnahmen gab, auch sofort gesungen worden ist. Das Lied geistert, kann man auch nicht sagen. Das Lied besteht seitdem durch die populäre musikalische Geschichte. Mal hieß es Stegauli, mal hieß es Stegali und meist hieß es allerdings Stegali. Und es ging immer um diesen Mann, Stegali, der einen anderen, der hieß meist Billy the Lion, umbrachte beim Kartenspiel. Der Text ist immer ein wenig verändert worden. Ein Sänger hat diese Strophe nicht gesungen, ein anderer Sänger hat eine andere Strophe hinzugedichtet oder eine Zeile weggelassen, wie auch immer. Stegali also, ein Traditional, und Hank Schizo. Could be on a rainy morning, and it could be on a rainy night. Stag your lead in the belly of the line. I had a great big fan talking about a bad man. Rule old stag your lead. Stag your lead, said Billy. Man, I can't go without him. I don't need all your money or your great big stats and hat. Talking about a bad man, cruel old Stagger Lee, said Billy. Man, don't take my life. I got two lovely children and a very lovely wife. Talking about a bad man, cruel old Stagger Lee. Stagger Lee shot Billy. He shot the boy so fast, the bullet went through Billy. Broke the bartender's looking glass, a bad man. Cruel old Zaggy. Thank you. ever down to Louisiana, going to the Lions Club. Every foot you build, stepping in Village Lions Club, talking about a bad man, the bad man, cruel old Second Lee. It could be on a rainy morning, and it could be on a rainy night. Fagalicia, Billy the Lions, and I had a great big fight, talking about a bad man, bad man, cruel old Second Lee. Schizo und Stagger Lee von seinem Album Low Budget. Nun zwei Songs hintereinander aus Stilen, mit denen ich nicht nur nicht viel zu tun habe, sondern über die ich auch nicht viel sagen kann. Das eine ist Heavy Metal bzw. Heavy Metal gemischt mit Hip-Hop und Rap, und das andere ist das, was man so weithin als Techno bezeichnet. Heavy Metal, Hip-Hop, Rap. Es ist eine Band, die heißt Sullen. Sullen meint düster oder finster. Und sie sehen auch nicht gerade sehr sympathisch aus, die Musiker von Sullen. Sie kommen aus Los Angeles. Möglicherweise muss man in Los Angeles heutzutage so aussehen, um überleben zu können. Sapiens heißt die CD, und es ist etwas unheimlich, wenn man denn tatsächlich nur auf diesen Waschzettel angewiesen ist, der diesen CDs beiliegt. Aber die Musik ist in beiden Fällen nicht schlecht. Die Absicht ist ganz einfach die, diese beiden Stile miteinander zu verbinden, indem man die Stücke ineinander blendet. Vielleicht klappt das ja. Also das erste, halt Sullen, und Peace of Mind heißt der Song, den sie spielen. Heavy Metal und Hip-Hop. Und das zweite dann ist eine Band, die heißt The Prodigy. The Prodigy, vielleicht auch nur ein, wie soll man das nennen, vielleicht auch nur ein Projekt, ich weiß es nicht. Music for the Jilted Generation steht unten auf der CD drauf, und das ist erstmal das, was als Techno bekannt ist, aber wenn man die Songs hört, dann sind es eigentlich doch mehr Soundcollagen als dieses eintönige Bum Bum Bum, was der Techno-Musik nun mal eigen ist. Also, Sullen und Peace of Mind und The Prodigy und Full Throttle. Faith in a fake dream, mom's apple pie, America the great, but I'm still not satisfied. All I ever had was hope, which I guess wasn't worth much. Maybe that's just life's crush, or an anime away. I think I'll wallow in the mire while I trip through the maze, tiptoeing through fire in search of the truth, spoon fed with a shovel. Can you dig it? Can you dig it? Tainted vision keeps my scopes unaware. Why is there so much hurt? Why do people hurt? All I ever wanted was peace of mind. All I ever wanted was peace of mind. All I ever wanted was peace of mind. All I ever wanted was peace of mind. Peace of mind. Peace of mind. Hey! Time of dread. Put my faith on your shoulders till your ego's fed. Watch your eyes shine a 48-month span. A blue six shooter in a little boy's hand. Shoot him up, bang. Paid his fee at 50. Got a handful of confidence. Spit until it's empty. Time to buy millions. And what do you got? Before you reach 20, you might get shot. Got everyone thinking your shit smells rosy. Take a look at me, mom, I'm overdosing. Caught up in the same old fairy tale. Except in every line, you feed me, you need me. To keep walking ever tall and blind. In search of truth, there's the peace of mind. All I ever wanted was peace of mind. All I ever wanted was peace of mind. All I ever wanted was peace of mind. Everybody's in search of the missing piece of the puzzle. When found, the picture becomes complete. What a sight to see. What a sight to see. No more rain, no more pain. No more rain, no more pain. No more rain, no more pain. No more rain, no more pain, no more rain, no more pain, no more rain, no more pain, no more rain, no more pain, no more, no more, no more pain. You got Suitcase. It carried me through Canada. Snows it seemed forever, and cold it made me shiver. The suitcase that was given to a hobo from Paducah, I acquired in a card game when I drew the king of clubs. And me and this old suitcase have run to catch a slow freight and wind. Stood in ankle deep praying while angels cried to God. And me and this old suitcase have seen a sunny morning, and we sat and smiled at strangers while sipping morning mud. It's me and this old suitcase in No Shoes, Louisiana. We're pestered by Hiram Davis, the deputy high sheriff. When all my gold and silver and pictures of my loved ones were dumped out on a sidewalk for something he called fun. And me and this old suitcase have run to catch a slow freight, and we stood in ankle deep praying while angels cried to God. And me and this old suitcase have seen a sunny morning, and we sat and smiled at strangers while sipping morning mug. played 5 years in story in the back room of a cafe while me and my married lady played house and tried to love. But me and that old suitcase both heard the highway whisper, and I guess the screen still busted where she tried to hold my arm. They buried me in Dothan, Dothan, Alabama, when the only ones who prayed there were Jesse and old Butch. When I got to purgatory, someone said, keep going, your suitcase and St. Peter are waiting with a tug. And me and this old suitcase could run to catch a few freight centers, stood in ankle deep, praying while angels cried to God. Me and this old suitcase, we join the rolling thunder, and we walk among the sinners, saved by love. Me and this old suitcase, I guess we're saved by love.